Ich komme zu spät für unsere Liebe. Ich komme zu spät nach Hause. Ich fühle mich krank. Inner Music Production. Ich komme spät von meiner Arbeit. Ein langer Weg, der mich allmählich auszehrt. Ich war tagelang nicht da, tagelang nicht in deiner Nähe. Deine Nähe nach, der ich mich so sehne. Doch irgendetwas ist anders als zuvor. Von dir geht die Kälte aus und ich bekomm dieses Gefühl. Du bist eine unbekannte Frau. Was ist los? Was ist nur passiert? Ich kann es spüren, ein anderer Mann war bei dir. Du schaust mich an und willst mir etwas sagen. Tränen laufen über deine Wangen und ich kann schon ahnen, was über deine Lippen gleich kommen wird. Jedes deiner Worte ist ein Stich durch mein Herz. Die Zeit bleibt stehen, will nicht wahrhaben, was deine Worte mir da erzählen. Ich verlasse diesen Raum, kehr zurück auf die Straßen, um mich vom Alkohol tragen zu lassen. Ich werd ihn suchen und finden, dann wird mit ihm auch die Erinnerung an dich verschwinden. Wo ist die Liebe hin, die zwischen uns war? Wo ist das Feuer geblieben? Es ist nicht mehr da. Wer kann mich heilen von dem Schmerz, der mein Herz umgreift? Sich davon zu lösen, es ist nicht so leicht. Und alles, was dann bleibt, sind die Narben auf der Seele. Bis in alle Ewigkeit, ich kann dir nicht verzeihen. Auch wenn ich gerne wollte, geplatzt ist dieser Traum, mit dir zu schweben. Auf der siebten Wolke. Nichtsdestotrotz hab ich gefragt, was sein Herz denn jetzt so plagt. Hat doch schon so einiges gewagt. Es hat sich doch nie jemand wirklich beklagt. Wo ist die Liebe hin, die zwischen uns war? Wo ist das Feuer geblieben? Es ist nicht mehr da. Wer kann mich heilen von dem Schmerz, der mein Herz umgreift? Sich davon zu lösen, es ist nicht so leicht. Und alles, was dann bleibt, dir zu schweben. Auf der siebten Wolke. Er steht vor mir und zittert um sein Leben. Durch all die Wut werde ich ihm einen Teil meines Schmerzes abgeben.